Raus sofort, sonst soll ich die Polizei! Wenn Wasser Wein wäre, wie würden Wienerinnen weiße Wäsche waschen? Wie würden Wienerinnen weiße Wäsche waschen?